Zieht den Hamburgern die Warnwesten aus, die Warnwesten aus, die Warnwesten aus. Zieht den Hamburgern die Warnwesten aus. Stinkt, Digga, die Lederhosen haben die voll gestunken. Nee, geht aber. Zieht den Hamburgern die Warnwesten aus, die Warnwesten aus, die Warnwesten aus. Zieht den Hamburgern die Warnwesten aus. Man soll uns nicht sehen, wenn wir in Bayern bei dir einbrechen, um die Lederhosen zu klauen. Klauen, klauen, klauen, klauen, klauen, klauen, klauen, klauen, klauen, klauen, klauen, klauen, klauen, klauen, klauen, klauen, klauen, klauen, klauen, klauen, klauen, klauen, klauen, klauen, klauen, klauen, klauen, klauen, klauen, klauen, klauen, klauen, klauen, klauen, klauen, klauen, klauen, klauen, klauen, klauen, klauen, klauen, klauen, klauen, klauen, klauen, klauen, klauen, klauen, klauen, klauen, klauen, klauen, klauen, klauen, klauen, klauen, klauen, klauen, klauen, klauen, klauen, klauen, klauen. Wir sind in Bayern und brechen bei dir ein. Wir befreien euch von den stinkenden Lederhosen. Nichts sehen, wenn wir euch die Lederhosen klauen. Und dann werden wir die verbrennen.